Wie schon gesagt, Geld an sich ist nichts wert. Es erhält seine Bedeutung erst durch das, mit dem wir es verbinden. Nur deshalb wollen wir es haben. Erst das Gefühl, das uns dieses Geld vermittelt, führt dazu, dass wir es unbedingt manifestieren wollen. Schreiben Sie sich ein Mantra auf, das Sie ein ums andere Mal wiederholen können, um das erträumte Geld zu erhalten. Ich sehe, wie ich bis zum 31. Dezember 150.000 Euro damit verdiene, als Buchhalter 30 neuen Kunden die allerbesten Dienste zu leisten. Ich bin sehr dankbar für diese 150.000 bis zum 31. Dezember, denn dann kann ich mit meiner Familie Urlaub auf Bali machen, die Küche renovieren und für dieses Schulbauprojekt in Kenia spenden. Ich sehe es schon vor mir, wie ich mit meinen Kindern und meiner Frau durch die Reisplantagen Balis streife. Wir wohnen in meinem Lieblingshotel in Ubud. Ich bin so glücklich darüber, meinen Kindern diese unglaubliche Erfahrung ermöglichen zu können und meiner Frau so viel Freude zu bereiten. Ich sehe die neue Hightech-Küche vor mir und spüre, wie happy meine Frau darüber ist, sie endlich zu haben. Ich sehe die Gesichter der Kinder in Kenia vor mir, die mit Kreide etwas an die Tafel in der Schule schreiben, zu deren Aufbau ich beigetragen habe. Es bereitet mir viel Freude, in ihrem Leben etwas bewirkt zu haben. Ich bin so dankbar für diese 150.000 Euro, die ich bis zum 31. Dezember verdient haben werde. Ich sehe die tollen Kunden, mit denen ich zusammenarbeiten werde, die bereitwillig 100 Euro pro Stunde für meine Dienste zahlen. Das Geld ist meines. Es ist auf dem Weg zu mir. Ich sehe es schon auf meinem Bankkonto. Ich bin äußerst dankbar dafür. Schreiben Sie sich einen Text, der Ihnen das Gefühl gibt, unbesiegbar zu sein. Dann lesen Sie ihn immer wieder, jeden Tag. Betrachten Sie ihn. Fühlen Sie ihn. Werden Sie halb wahnsinnig vor Glück und Dankbarkeit. Ich weiß, das klingt nervig, aber tun Sie es trotzdem. Ich versichere Ihnen, es funktioniert. Halbherzige, vage Ziele sind der beste Weg zu einem halbherzigen, vagen Leben. Wenn Sie den Hauptgewinn abräumen wollen, müssen Sie genau wissen, wie er aussieht. Dann freuen Sie sich so sehr darauf, dass es Ihnen fast aus den Ohren herauskommt. Stürzen Sie sich wie besessen in die Arbeit. Tun Sie wirklich alles, was Ihnen einfällt, um dieses Geld und diesen Lebensstil zu manifestieren. Wenn Sie selbstständig arbeiten, welche Dienste oder Produkte können Sie noch anbieten? Können Sie Ihre Preise anheben, Ihre Zeit effizienter nutzen, größere und lukrativere Kunden gewinnen, der bestehenden Kundschaft mehr verkaufen, noch einen Teilzeitjob übernehmen? Wenn Sie als Angestellter arbeiten, fragen Sie nach einer Gehaltserhöhung oder schauen Sie sich nach einem besser bezahlten Job um. Achten Sie in Gesprächen auf entsprechende Hinweise. Ist irgendwo eine höher dotierte Stelle frei, der Sie bisher keine Beachtung geschenkt haben? Lässt sich eine neue Stelle mit dem gewünschten Einkommen schaffen? Tun Sie weiterhin alles erdenklich Mögliche, um eine solche Gelegenheit anzuziehen. Und dann überlassen Sie die Sache dem Universum. Halten Sie die Augen nach unerwarteten Quellen offen. Nach einer Erbschaft. Nach jemandem, der Sie für Ihre fachliche Einschätzung bezahlen will. Nach einer extravaganten Idee, die Sie normalerweise nicht weiterverfolgt hätten. Oder nach einem Gespräch, bei dem ein paar Leute genau jemanden wie Sie für die Neugestaltung Ihres Büros suchen. Es kann gut sein, dass etwas oder jemand auftaucht, das oder der nichts mit Ihrer üblichen Tätigkeit zu tun hat. Sie befinden sich auf dem Weg in eine neue Realität. Es ist nicht Ihre Aufgabe, das Wie zu kennen. Sie müssen nur wissen, was Sie wollen und abwarten, bis sich das Wie offenbart. Dann handeln Sie. Wann der unerwartete Geldsegen oder der neue Job oder der wichtige neue Kunde in Ihr Leben tritt, bleibt dem Universum überlassen. Es kann sofort passieren oder Jahre dauern. Tun Sie einfach alles, was in Ihrer Macht steht, um dieses Ereignis zu manifestieren. Glauben Sie unerschütterlich daran, dass es das Universum ihnen genau im richtigen Augenblick zugutekommen lässt. Suchen Sie sich Unterstützung. Umgeben Sie sich mit Menschen, die mehr wissen als Sie. Lesen Sie alles, was Sie über die finden können. Studieren Sie sie, verbringen Sie Zeit mit ihnen und engagieren Sie sie. Halten Sie nach dem perfekten Coach, Mentor, Buch oder Seminarausschau. Achten Sie genau darauf, wer oder was gerade Ihre Aufmerksamkeit erregt. Lernen Sie, so viel Sie können. Wenn der Schüler bereit ist, taucht auch der Lehrer auf. Ganz von selbst. Lieben Sie sich selbst und Sie bekommen, was Sie wollen.